Kundgabe 1466. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.06.1940. Schuldige. Wohlgefallen am Wüten der Völker. Voraussage. Voll Erbarmen sieht der Herr auf seine Geschöpfe, die sich zerfleischen gegenseitig und sich in Grausamkeiten überbieten. Er möchte sie aufmerksam machen auf das Entsetzliche ihres Handelns. Er möchte ihnen die geistigen Auswirkungen vorstellen, auf dass sie sich besinnen und fortan allen Menschen Liebe und Gerechtigkeit zukommen lassen. Doch es sind alle Bemühungen vergeblich. Sie gehen nicht ab von dem Wege, den sie beschritten haben. Und so tragen alle die gleiche Verantwortung, die Wohlgefallen finden, an dem Wüten der Völker untereinander. Denn sie sind die eigentlichen Schuldigen, denn deren Gesinnung zieht das Unvermeidliche heran. Ist doch ein gewaltiger Gegenstoß nötig, um den Menschen das Unheilvolle klarzumachen, das ihre Handlungsweise nach sich zieht. Es sind nur wenige, deren Herzen anders schlagen und die die Not der Zeit erkennen. Und diese müssen sich selbst Gott zur Verfügung stellen, sollen sie irdisch belehrend auftreten können, also auch entsprechend geistige Gaben von oben empfangen haben. Und dieser wenigen bedient sich der Herr, um unter den Menschen das kommende Geschehen anzukündigen. So nun diese wenigen sich in gläubigem Vertrauen miteinander verbinden, werden sie von Gott wohl unterrichtet werden. Doch es gehört deren vollste Hingabe dazu. Dann werden diese Diener eingeweiht werden in den Plan, den der göttliche Schöpfer seit Ewigkeiten bestimmt hat. Sie werden erfahren den Tag und die Stunde, da die Macht Gottes sich äußert. Und sie werden sich selbst sehen mitten in dem Geschehen und nun ihren ganzen Willen restlos dem Herrn opfern, auf dass sie tätig sein dürfen an der Errettung zahlloser Seelen, die in der Nacht des Geistes sich zu verlieren drohen. Und eine große Bangigkeit wird unter den Menschen sein, so die Diener Gottes ihnen Kunde geben vom Willen des Herrn. Amen.